Und wieder willkommen zu den Interviews am Rande des Filmfestes. Diesmal haben wir Professor Jim Lacey am Mikrofon. Er ist an der Hochschule Flensburg Dozent und offenbar ein Zugezogener. Woher kommt dieser Akzent? Ich bin Texaner. Ich wohne inzwischen länger in Deutschland, als ich in Amiland gelebt habe. Aber den Akzent verliert man nicht so schnell. Was verschlägt Sie denn dann nach Flensburg? Ich habe in Hamburg studiert. Und während des Studiums habe ich eine Produktionsfirma gegründet, Stop Trick. Und dann, wir haben Werbung und Animation gemacht. Also relativ viele bekannte Stop-Motion-Werbeproduktionen und auch viel Sachen im Bereich High-Speed, Motion Control und viel Food-Werbung. Also wenn die Kamera über eine Pizza fährt, während die aufgeht, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir daran beteiligt waren. Nicht der attraktivste Bereich des Werbefilms, aber es, wo es einen Bedarf gibt, einen Hamburger gut aussehen zu lassen. Einen Burger in Szene zu setzen, ist doch auch nicht einfach. Aber sagen Sie, im Gegensatz zu dem Multimedia-Production-Studiengang an der Fachhochschule Kiel, heißt Ihr Studiengang aber anders, oder? Genau, bei uns heißt es Medieninformatik. Und bei uns in der Medieninformatik haben wir einen Filmschwerpunkt, aber die haben auch Games, also Spiele lernen sie, und Programmierung. Das ist der Unterschied, glaube ich, zu MP in Kiel. Während des Hochschultages standen Sie ja vorne selbst auf der Bühne und stellten die Arbeiten aus Ihrer Hochschule vor. Sie erwähnten dabei auch, dass Sie von der Hochschule einen eigenen Raum bekommen haben. Aber der ist kein Büro, oder? Genau, wir haben in der Geschäftswelt sind alle Streitereien, geht es um Parkplätze und um Büros. Jeder will ein großes Büro und einen Parkplatz haben, der nah am Gebäude ist. An der Hochschule ist der Kampf um Räume. Und wenn man einen Raum bekommt, das ist das Tollste. Und ich habe einen Raum bekommen für ein Stop-Motion-Labor, wo viele Filme entstanden sind, auch Filme, die hier laufen. Ich habe auch einen Raum bekommen für ein Fernsehstudio, was viel benutzt wird. Und ich habe auch gerade einen Raum bekommen für ein High-Speed- und Motion-Control-Labor, um diese Werbeeffekte und High-Speed-Fotografie zu machen. Während Sie vorne standen, haben Sie auch die Plattdeutschen Filmtage vorgestellt. Haben Sie die auch initialisiert? Ja, das habe ich gemeinsam mit den Flensburg Kurzfilmtage organisiert. Und das findet jetzt zum dritten Mal statt dieses Jahr. Und alle werden aufgefordert, eins erreichen. Können Sie als gebürtiger Texaner denn einen Brocken Plattdeutsch? Überhaupt nicht. Ah, okay. Dann kommen wir aber zu einem anderen norddeutschen Original. Sie zeigten als letzten Film bei dem Hochschultag die kleine Dokumentation Gerds alter Schlepper, betonten aber, dass in dem Studiengang Dokumentation nicht die Regel seien. Nee, wir machen sehr wenig Dokumentarfilm und sehr wenig Imagefilm, weil wir sind eher im Bereich Spielfilm, Animationsfilm und Werbefilm unterwegs. Man kann nicht alles machen. Ich glaube, die FH Kiel macht eher Corporate-Film und Imagefilm und PR, und wir machen Spielfilm, Animation und Werbung. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn Hochschulen, die eine Stunde auseinander sind, nicht exakt das gleiche Angebot haben. Des Weiteren sagten Sie noch, Sie machen hauptsächlich Kurzfilm. Warum hauptsächlich Kurzfilm? Wir machen Kurzfilme, weil in den Semestern, wo die Studierenden Filme produzieren, schreiben sie auch Klausuren in Datenbanken, Algorithmen in Datenstruktur und sonst was. Die haben auch Programmierfächer dazu, natürlich auch Gestaltungskurse. Die lernen digitale Bildbearbeitung und Postproduktion. Die haben auch Spiele, die programmieren eigene Spiele. Also die haben pro Semester 6 Kurse und eine von den Kursen ist ein Filmkurs. Das heißt, die haben nicht nur in einem Semester, die können nicht nur Filme drehen. Und selbst wenn man nichts anderes machen würde, selbst, ich glaube, an einer Hochschule, wo man ausschließlich Zeit hätte für ein Filmprojekt, ich glaube nicht, dass man einen Spielfilm hinkriegen würde innerhalb eines Semesters. Wenn man Filme oder eben auch Kurzfilme produziert, braucht man ja oft auch Darsteller. Sie haben in Flensburg oft ein Problem mit dem Schauspielercasting. Warum? Die Stadt ist relativ klein und wir haben nicht genug Schauspieler. Also die Großstädte haben einfach, Hamburg und Berlin haben sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen, die Schauspielerfahrung haben vor der Kamera. Selbst wenn Leute in ihrem kleinen Dorf Theater mitgespielt haben, heißt es nicht unbedingt, dass die vor der Kamera glaubwürdig rüberkommen. Weil manchmal ist das Spiel auch subtiler vor der Kamera als auf einer Bühne. Also ich sag mal in Hamburg oder Berlin oder noch besser, Paris oder London. Wenn wir in London sitzen würden, weißt du, wie viele Schauspieler in London zu einem Casting an einer Hochschule für eine unbezahlte Rolle bekommen würden. Ich glaube, du hast für jede Rolle 200 Leute, die Lust haben. Und wir kennen die 10 Leute in Flensburg, die Bock haben auf Film. Davon sind 5 von 10 gut. Und die 5 hat man schon in 10 Hochschulfilmen gesehen und man will vielleicht einen anderen Look haben. Also im Filmbereich ist eine enge Zusammenarbeit mit Hamburg unerlässlich. Ich weiß, Schleswig-Holstein will nicht so tun, als wäre es ein kleiner Anhängsel von diesem mächtigen Hamburg. Aber also was Technik angeht, was Produktionsfirmen angeht, was Jobs angeht nachher, es ist einfach so, dass Schleswig-Holstein nicht mit Hamburg vergleichbar ist. Danke für diese Einschätzung, Herr Professor Jim Lacey. Und natürlich auch danke für dieses Interview am Rande des Filmfestes. Weitere Interviews rund um das Filmfest Schleswig-Holstein findet ihr bei uns auf der Seite.